Hallo alle zusammen, hier ist Paul Alvarez Löblich und ihr seid herzlich willkommen im ersten Gepodcast überhaupt. Und zwar Nummer 01 vom 5. November 2005. Wir haben heute ein ganz lustiges Programm. Ich werde euch vier tolle, tolle Lieder präsentieren. Und wir fangen gleich an mit Musik an, aber ich will zuerst ganzen Gruppen, ich muss mich bedenken bei diesen ganzen Gruppen, die mir schon Musik geschickt haben. Wir haben schon eine Riesenmenge, über 120 Lieder überhaupt, von Gruppen aus Argentinien, Guatemala, Venezuela, Kolumbien. Das ist unglaublich. Das heißt, wir werden genug Material haben für einige Jahre, nehme ich an. Und die erste Gruppe, die ich euch präsentieren will, heißt Nací Moreno, das bedeutet dunkelhäutig geboren, und sind eine Gruppe, die alle möglichen Musikarten mischt. Die kommen aus Maracaibo, Venezuela, das ist an der Grenze zu Kolumbien, und sie spielen eine sehr interessante Mischung zwischen Reggae und karibische Rhythmen mit ein bisschen Jazz, und alle möglichen Instrumenten sind da drin. Saxo, Trompeten, alles Mögliche. Es klingt super gut. Ich habe die schon öfters live gesehen. Die sind recht gut, ein tolles Spektakel. Die sind auch wie 18 Leute, ja. So, viel Spaß mit dem ersten Lied. Es heißt Nací Moreno von Nací Moreno, Maracaibo, Venezuela. Que mi imperio no se duerma, que no se duerma. Es lo que canto, es lo que digo. Escuchado como suena, suena mi ritmo. Rastafari. It's a natural mystic flowing through the air. Also Leute, das war Nancy Moreno von Nancy Moreno aus Venezuela. Das ist einfach ein geiles Lied. Ich liebe die Rhythmen, sind absolut genial. Von denen werden wir später sehr viel hören, nämlich ich habe gute 6 oder 7, nee, fast 10 Stück von denen. Und ich glaube, alle sind genauso gut wie das letzte. Es sind richtig gut. Um das nächste Lied zu präsentieren, ich will euch erzählen ein bisschen, wie das Phänomen mit den ganzen Liedern, die man mir geschickt hat, geklappt hat. Ich habe hunderten von E-Mails weitergeschickt zu verschiedenen Indie-Gruppen weltweit. Und eine der ersten Gruppen, die mir geantwortet hat, namens Saltamonte, aus Buenos Aires, Argentina, hat mir ein paar wunderbare Lieder geschickt. Und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert von dieser Gruppe. Die sind super gut. Ich habe leider relativ wenig Informationen von denen, weil ich nur ein E-Mail mit den Liedern bekommen habe und nur also Gruppenname und so. Aber ich musste was für euch spielen, weil es ist wirklich super. Also ich hatte entschieden, ein anderes Lied zu spielen, aber ich kenne so wenig von dieser Gruppe, dass ich nicht mal weiß, wie das Lied heißt, ne? Also das ist nicht das Idealste. So, ich habe ein anderes Lied auserwählt, ist auch super gut. Ist nicht das Beste, aber es ist richtig gut. Es heißt Biber und das bedeutet so viel wie Mädel, ja, aber auf argentinischer Umgangssprache, sagen wir. Und diese Gruppe ist auch extrem gut. Wir werden später wieder neue Sachen von denen haben. Und jetzt lasse ich euch mit ein bisschen weniger doofe Wörtern auf schlechtem Deutsch und eher mit guter Musik aus Argentinien. Biber von Saltamontes. Lo perfecto e imperfecto se encuentran las piolas.